Seit der Rekonstruktion des Museums Sinchon in der DVJK ist ein Jahr her. Da sind Exponate und Anschauungsmittel über den bestialen, boshaften und grausamen Charakter der US-Imperialisten zu sehen. Während des strategischen zeitweiligen Rückzuges der koreanischen Volksarmee im Koreakrieg kamen die Amis nach Sinchon, wo sie innerhalb von knapp 2 Monaten rund 35.000 Zivilisten, einschließlich der Patrioten, ein Viertel der Kreisbevölkerung massakrierten. Nach der Rekonstruktion wurde das Museum im letzten einen Jahr von 9.580 Einheiten bzw. 722.000 einzelnen Menschen, darunter Volksarmeeangehörigen, Bürgern, Jugendlichen, Auslandskoreanern und Ausländern besucht.